Der Wassermann von Schalkmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 5. Tea Party. Sehr schön. Lassen Sie uns dafür doch in die Küche gehen, ja? Husserstatter hat erneut sein breites, zufriedenes Grinsen aufgesetzt, das er auch während der gesamten gemeinsamen Zeit in der Küche aufrecht zu halten imstande war. Mir ist zu Ohren gekommen, Sie trinken gerne Tee, Herr S. Oh, welch göttlicher Trank. Und gleichsam überaus fürsprechende Angewohnheit. Erlauben Sie mir, Ihnen einen ganz anderen Tee zu servieren, als Sie bis jetzt zu trinken, zu genießen in der Lage waren. Einen Tee, den Sie bis heute wohlgemerkt so noch nicht getrunken haben. Es wird, und ich hüte mich davor, zu viel zu versprechen, geradezu ein Erlebnis des absoluten Glücks für Sie sein. All Ihre Bedenken, Ihr Vorbehalt, wird dadurch mit einem Schlage weggefegt werden. Glauben Sie mir. Große Worte, dachte sich Herr S. Mal sehen, was dahinter steckt. So, wir werden nun zwei Töpfe Wasser zustellen. Je einen mit dem gesunden Aquamarilla-Wasser, das meine Wenigkeit Ihnen wohlwollens bereit ist, ein weiteres Mal zu kredenzen, und einen anderen Topf mit Ihrem Leitungswasser. Das Wort Leitungswasser ging Husserstratter merklich schwer über die Lippen, was Herrn S. seinerseits zu einem breiten Grinsen veranlasste. Draußen aber wurde es bereits dämmerig und Herr S. machte etwas Licht in der Wohnung. Im trüben Schein der schwachen Herdlampe erkannte Herr S., dass sich das Wasser in den zwei Töpfen unterschiedlich schnell zu erwärmen schien. Er war nicht imstande zu sagen, ob es bereits am Wasser oder aber an der unterschiedlichen Materialbeschaffung des Geschirrs liegen mochte. Tatsächlich schien sich die Wärme in dem Topf mit dem gefilterten Wasser schneller auszubreiten. Herrn Husserstratter, auf die Beobachtung angesprochen, schien jedoch nicht allzu viel darüber sagen zu können oder sagen zu wollen. Er war für seine Verhältnisse generell ungemein still geworden, wie Herrn S. auffiel. Sein Gast stand, seit die Töpfe am Herd platziert worden waren, ausschließlich regungslos da und starrte gedankenverloren und stumm auf das sich langsam erhitzende Wasser. Herr S. hatte schon fast die Befürchtung, jetzt Smalltalk machen zu müssen, um das unangenehme Schweigen, das so unmittelbar zwischen den beiden Männern entstanden war, endlich zu brechen. Da aber kochte das Wasser auch bereits, und sein Gast erwartete wieder unmittelbar aus seiner Starre. Auf Anweisung Husserstratters wurden abermals zwei neue Gläser befüllt und einen Beutel schwarzen Tees gleicher Sorte je in eines davon hineingehängt. Herr S. war für einen Augenblick aus Gewohnheit dazu verleitet, statt den Gläsern Tassen zu nehmen. Aber das wurde ihm von Herrn Husserstratter mit folgenden Worten schnell ausgetrieben. Erinnern Sie sich doch meiner Worte, Herr S. Genießen mit allen Sinnen. Aber pflegte er, ihm die beiden Tassen vorsichtig abzunehmen und zur Seite zu stellen, um statt derer erneut um Gläser zu bitten. Herr S. war sichtlich bemüht, sein Augenrollen so gut als das haarspalterische Gebaren seines Gastes es erlaubte, zu unterlassen. Er trug die heißen Gläser auf einem alten Tablett ins Wohnzimmer, um sie wie auch die anderen schon zuvor auf den kleinen Couchtisch zu platzieren. »Merken Sie schon etwas, Herr S.?« fragte Husserstatter, auf die Gläser deutend seinen Gastgeber, als bald die beiden Herren wieder Platz genommen hatten. In der Tat stach Herrn S. sofort die fast schon unnatürlich wirkende Klarheit des Aquamarilla-Tees in die Augen. Dasselbe galt für die edle Färbung des Tees. Diese erinnerte fern an Bernstein und vermochte gerade im direkten Vergleich mit dem anderen Glas, mit jener milchig trüben, bräunlichen Brühe, einen überaus starken Kontrast auszubilden. Riechen Sie ruhig daran. Empfinden Sie mit all Ihren Sinnen. Herr S. roch vorsichtig an dem Aquamarilla-Tee und ein zarter, belebender Duft von Zitrusfrüchten und Bergamott strömte ihm angenehm entgegen. Der Referenzaufguss dagegen vermochte ihm lediglich eine abstrakte Vorstellung davon zu vermitteln. Obgleich doch scheinbar dieselben Grundvoraussetzungen vorlagen, roch Herr S. an dem Tee aus seinem Leitungswasser lediglich etwas Abstraktes, etwas Verwässertes, bestenfalls Mildes. Husserstratter blickte ihm zufrieden ins Gesicht. Die Reaktion Herrn S. veranlasste ihn scheinbar dazu, von einem Moment auf den anderen wie ein Honigkuchenpferd zu grinsen. Er ist noch etwas heiß, aber ich denke, er hat jetzt wohl lange genug gezogen. Kosten Sie ruhig. Er entfernte mit einem theatralischen Handgriff die Teebeutel und legte sie neben den Gläsern auf den Untersatz. Dann schenkte Herrn S. mit einer offerierenden Geste erneut sein mildes, joviales Lächeln. Ende des 5. Kapitels. Gelesen von Schalkmann.